Ihr seid Booker. Was würdet ihr bei WWE und oder AEW verbessern? Jetzt hier im Wrestling Quartett. Einen schönen guten Abend zusammen und herzlich willkommen zum Wrestling Quartett. Den Podcast von und mit euch hier bei wrestling-infos.de. Ein Moderator, zwei WET-Mitglieder und du. Ich bin wie immer der Rodek und führe uns durch den heutigen Podcast. Damit aus dem Wrestling-Duo ein Wrestling-Quartett wird, brauchen wir natürlich noch zwei weitere Teammitglieder. Unseren ersten Gast kennt man aus zahlreichen Formaten wie dem Flashback-Podcast, dem Six-Sided Talk oder als OG der Elite Hour. Wenn mal wieder alle Stricke reißen, kommt er daher und rettet uns Podcastern den Allerwertesten. James Bond war gestern, denn wir von Wrestling Infos haben unseren eigenen Doppel-Null-Agent. Hier ist er, der Mann mit der Lizenz zum Podcasten, der Lübeck 007, unser Thorsten. Hallo, wie geht's dir? Auweia, da war das nicht ein dezentes Mühe zu dick aufgetragen, so viel Ehre, da werde ich ja ganz rot, hallo. Aber auch unser zweiter Gast muss sich keineswegs hinter unserem Doppel-Null-Agent verstecken. Selbst wenn er mal im Urlaub oder krank ist, hat es ihn bisher nicht davon abgehalten, für euch noch einen Podcast aufzunehmen. Denn er macht Previews, Reviews und ist fester Bestandteil unseres Wochenrückblick-Formats. Und das seit mehr als 5 Jahren. Jetzt auch für euch im Wrestling-Quartett. Vom Wiener Backhändel zur Schweinshaxe mit Knödeln. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Hier ist er aus München, der Christian, unser Chris. Hallo, wie geht's dir? Hallo, hallo. Ja, vielen, vielen Dank für diese tolle Anmoderation. Das ist sehr, sehr kreativ, gefällt mir. Ja, ich freue mich sehr, hier dabei zu sein. Ich freue mich sehr auf diese Aufnahme und bin auch sehr glücklich, gefragt worden zu sein, mal teilnehmen zu dürfen. Und ich bin gespannt, was wir da heute anrichten werden gemeinsam. Also ich freue mich. Super. Wie auch bei den vergangenen Podcasts würde ich es mit euren Antworten gern wieder abwechselnd halten. Das bedeutet, ich spiele eine Sprachnachricht ab, fasse das Ganze kurz zusammen und danach erteile ich euch das Wort. Dann habt ihr die Möglichkeit, zu der gehörten Nachricht Stellung zu beziehen bzw. uns eure Sichtweise zu erzählen und gerne auch ergänzend Dinge hinzuzufügen, wenn ihr denn möchtet. Ich würde sagen, wir fangen dann gleich mit Thorsten an, danach ist Chris an der Reihe, danach dann Chris, Thorsten und so weiter, bis wir fertig sind. Alright, dann kommen wir nun zu unserer ersten Sprachnachricht und ja, was soll ich sagen, was wäre das Wrestling-Quartett nur ohne unseren Jays? Bitteschön. Moin, also Thema AEW, ganz klar bessere Verwendung von Bleedspots, weil davon gibt es viel zu viele. Vielleicht auch ein bisschen darauf zu achten, hey, lass vielleicht erstmal das eigene Roster einplanen und später halt Leute, die Promotion übergreifend auftreten, weil es halt schon schwierig ist, wenn du ein riesiges Roster hast und du Leute hast, die seit einem halben Jahr nicht mehr on TV waren. Was die WWE angeht, mehr First Contender Turniere, weniger Titel, beispielsweise die Women's Tag Team Title kann man eigentlich abschaffen, weil es keine groß genug Women's Division gibt für zwei Main Title, zwei Midcard Title und einen Tag Team Title. Das ist einfach zu viel. Außerdem ist die Women's Tag Team Division nicht so ausgebaut wie bei den Männern. Und vielleicht einfach ein bisschen darauf achten, den Brand Split einfach wieder mehr durchzuziehen, weil in letzter Zeit kam es halt schon öfter vor, dass Leute von Raw bei SmackDown aufgetreten sind und umgekehrt. Erstmal vielen Dank an Jace und auch natürlich ein paar Grüße an ihn. Jace hätte bei AEW gerne eine bessere Verwendung von Bloodspots. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er damit meint, dass das aktuell vielleicht ein bisschen zu viel für seinen Geschmack ist. Des Weiteren würde er es besser finden, wenn man bei AEW mehr auf das eigene Roster setzt. Hierbei gehe ich jetzt mal davon aus, dass er damit Worker von Ring of Honor oder New Japan meint, beziehungsweise und oder New Japan meint. Bei WWE hätte er gerne mehr Number One Contender Turniere und findet zudem, dass WWE zu viele Titel hat. Als Beispiel hierfür nennt er die Women's Division, beziehungsweise die Women's Tag Team Championship. Zusätzlich würde er eine striktere Roster-Trennung gutheißen. So, das war natürlich jetzt viel Input, aber dennoch, Thorsten, wie ist denn deine Meinung zu dem, was wir gerade gehört haben? Bitteschön. Danke, danke. Ja, also was die Blutspots angeht, hat er völlig recht. Obwohl zu der Hochzeit von John Moxley, als er gefühlt bei jedem Match geblutet hat, war das bisher noch ganz angenehm, aber natürlich jetzt auch seit Kenny Omega wieder da ist, wenn man sich mal das Match, wer das die Gelegenheit hatte, das zu sehen oder noch nicht zu sehen, der sollte sich das unbedingt angucken. Kenny Omega gegen Gabe Kidd bei Wrestle Dynasty, da suppte es auch ordentlich, aber er hat schon recht, Blut ist ziemlich viel bei AEW unterwegs. Blut ist ja immer so die Sache, das wird bei WWE, war das für mich auch immer so. Es sollte jetzt nicht absichtlich zu oft eingesetzt werden. Ne, wenn es mal aus wirklich eine Verletzung ist und also Platzwunde oder sowas und aus dem Geschehen heraus passiert, dann kann da niemand was dafür, aber es gibt ja auch das Blading. Und das wird manchmal zu oft eingesetzt. Dann ist das nichts mehr Besonderes. Na, dann stumpfen die Fans ab. Und jetzt war sein zweiter Punkt, den hatte ich jetzt, sag nochmal. Er hätte gerne bei WWE mehr Number One Contender Turniere und sagt halt auch, dass WWE zu viele Titel hat, insbesondere nimmt er dabei jetzt Bezug auf die Women's Tag. Er hatte doch noch was zu AEW gesagt, ne? Neben dem Blut. Richtig, ach ja, genau. Dass AEW mehr auf Outsider. Das eigene Roster setzen soll. Genau. Da habe ich jetzt das Gefühl, dass nach dem Jahreswechsel, dass zumindest was die ROH-Leute angeht, doch merklich zurückgegangen ist. Letztes Jahr, da hat man ja gefühlt mehr ROH-Titelmatches bei AEW-Shows als bei ROH selber gesehen. Und jetzt ist es zumindest jetzt in der ersten Monatshälfte Januar, habe ich kaum ROH-Personal gesehen. Und ich zähle zum Beispiel einen Mark Briscoe eher zum AEW-Roster, weil er da in der Conglomeration ja dann auftritt. Was die WWE-Sachen angeht, da muss ich, was die Titel, das kann man eigentlich auch bei AEW sagen, zu viele Titel verderben den Brei, aber das sind wir zumindest in der Elite Hour schon die ganze Zeit am predigen und soweit ich Christian und Andy da verfolge, ist das da ja nicht anders bei WWE. Zu viele Titel, dann ist auch ein Titel ist dann nichts Besonderes mehr, wenn jeder mit dem Gürtel rumläuft. Na, jetzt hat man das auch bei AEW zurückgefahren, dass da die ganzen ROH-Titel jetzt nicht mehr so oft im TV zu sehen sind. Und wenn mal von außen Leute dazukommen aus Japan oder so, bringen die auch nicht immer gleich alle ihre Titelgürtel mit. Also ich sehe da bei AEW das auf einem guten Weg. Und bei WWE, da gebe ich dem guten auch völlig recht, da könnte man hier streichen und die Einführung der Secondary Title oder Midcard Titel bei den Damen verstehe ich da irgendwie auch nicht. Da sagt man echt, das gibt schon viel zu lange die Women's Tag Team Titel und anstatt die dann abzuschaffen, mangels Division dazu, werden einfach noch zwei Damentitel mehr eingeführt. Ja, da bin ich dann auch mal gespannt auf unseren Chris, der nämlich als nächstes dann an der Reihe ist. Erstmal vielen lieben Dank, Thorsten. Denn Chris, du prügelst dir das doch mit dem Andi jede Woche rein. Und da bin ich doch mal schwer auf deine Meinung gespannt. Bitteschön. Vielen Dank. Also die Probleme mit den Titelgürteln bei der WWE ist, glaube ich, schon eines, mit dem beschäftigen wir uns nicht nur seit der Einführung der zweiten Singles-Titel der Frauen im Main-Roster. Ich glaube, das ist schon vorher ein Thema geworden. Und jetzt mittlerweile ist es, glaube ich, auch bei vielen anderen nicht mehr erklärbar, warum man so viele Titel braucht. Klar, Irgendwo reitet man noch immer das Pferd, dass man die Gleichwertigkeit zwischen Damen und Herren, beziehungsweise Frauen und Männern, weiter fortführen will. Und das ist auch ziemlich gut, fair enough. Aber ich glaube, es geht ja hier schon lange nicht mehr darum, sondern es geht darum, dass du es nicht schaffst einfach oder in der Lage bist, ob zeitlich oder kreativ, diese Titel relevant zu gestalten. Also ich bin der Meinung, wenn du dir relevant hältst und jeden Titel mit einer großartigen oder guten Storyline zu füllen, dann kannst du meinetwegen 50 Titel haben im Main Roster. Ja, das ist mir relativ egal. Aber das schaffen sie nicht. Und Thorsten hat auch eines gesagt, die Wertigkeit. Und da muss ich schon sagen, hatte ich mit Andy beim vergangenen Wochenrückblick auch so das Thema. Chelsea Green als Women's United States Champion hat einen Titel verteidigt gegen Michin und nächste Woche, beziehungsweise heute Abend eigentlich, wird Bayley eine Titelchance bekommen gegen Tiffany Stratton um die WWE Women's Championship. Und bei mir ist mittlerweile halt auch schon so, meine Güte, der WWE gerät in Gefahr, dass du diese Titel irgendwie so auf ein Niveau, also alle auf einer Linie dann bringst. Und dann ist da auch die Wertigkeit nicht mehr so groß. Ja. Jetzt hat man ja auch bei Monday Night Raw eben die Intercontinental Championship und ich habe bei beiden Titeln damals gesagt, gut, wenn du das unbedingt machen willst, dann halt diese Titel vielleicht auch mal fern so von Leuten wie Bayley, wie Becky, Charlotte und so weiter und so fort, also quasi die Elite, Rhea Ripley, und gib vielleicht den Damen, die einfach wrestlerisch gut sind, aber offenbar für WWE jetzt im Main-Event-Bereich nicht groß genug sind, gib ihnen diese Chance, da interessante Storylines auszufechten und diesen Titel dann zu bekämpfen. Im Moment hat man beim United States Championship-Titel der Damen etwas mehr Zeit gehabt und noch nichts auf den Weg gebracht, und die Intercontinental Women's Championship wurde erst neulich von Lyra Valkyria gewonnen. Da bleibe ich einfach mal optimistisch. Wo der User vollkommen recht hat, die WWE Women's Tag Team Championships, ich glaube, da hat man bis auf die Golden Role Models mit Bayley und Sasha Banks, glaube ich, es nicht ein einziges Mal geschafft, die relevant zu kriegen. Und man hatte eine Zeit, glaube ich, auch ganz eine schöne Division, möchte ich es nicht nennen, man hatte Tag-Teams und mittlerweile könnte ich euch nicht eines nennen. Also Bayley, Jade Cargill und Bianca Belair hat man ja, glaube ich, aus anderen Gründen zusammengestellt. Also gebe ich dem User vollkommen recht, da, glaube ich, muss man sich echt fragen, warum man sich das noch antut. Und Turniere, glaube ich, war das andere. Mehr Turniere wünscht er sich. Genau. Also ich bilde mir ein, Triple H's Ära war schon geprägt mit etwas mehr Turnieren. Also er hat jetzt natürlich Turniere ausgefochten für diese neuen Titel. Er hat die Queen und King of the Ring Geschichte gehabt. Und ich bilde mir auch ein, zumindest einmal hat er auch, glaube ich, ein Number One Contendership Turnier gehabt. Also ich glaube sogar mehrmals, aber an eines kann ich mich erinnern. Ich persönlich bin großer Fan von Turnieren, weil irgendwie ist das so eine einfache Sache, um etwas relevant zu bekommen, und du schaffst es irgendwie so in diesem ganzen Chaos ein bisschen eine Kontrolle reinzubringen. Du hast eine schöne Grafik und siehst, aha, okay, diesen Weg haben diese Superstars hinter sich, um ins Finale zu kommen, und dann hast du auch mit einem Finale ein Match, wo du jetzt keinen Titel brauchst oder eine Stipulation, um es groß zu bekommen. Auch hier, glaube ich, ist die Gefahr, wenn man zu viele Turniere hat, dass sich das abnutzt. Deswegen weiß ich halt nicht, in welchem Zeitraum man das machen könnte. Jetzt gerade fühle ich so, als wäre das eine schöne Turnierzeit eigentlich. Vielleicht hätte man da auch ein paar Rumble-Spots mit deinem Turnier ausfechten lassen können. Im Moment qualifizieren sich alle quasi mit einer Promo und sagen, sie machen einfach mit. Aber das ist jetzt auch nichts Neues. Von daher, Turniere finde ich gut. Nur wenn man sie jetzt quasi monatlich veranstaltet, dann, glaube ich, kommt eine große Abnutzungsgefahr und wir kommen, glaube ich, in das gleiche Problem wie mit den zu vielen Titeln. Also glaube ich im Moment, dass Triple H vielleicht sogar eine angenehme Menge an Turnieren in den Shows mit hineinbringt. Wenn ich noch mal eine kurze Anmerkung in Sachen Titelflut bei WWE machen darf. Ich glaube, ich bin von uns dreien der mit Abstand am längsten Wrestling verfolgt. Seit 1990 ist das der Fall. Ja, fast. Damals hatte man bei WWF, wie es ja früher noch hieß, immer die Sache, der Intercontinental-Titel, und das war ja der einzige Midcard-Titel zu jener Zeit, der war für die aufstrebenden Talente. Ja, und die World Championship oder WWF Championship, die war für die Main Eventer. So würde ich mir das jetzt auch hinsehen, dass man wirklich die Talente, die man zum Main Event hinführen will, um die Midcard-Titel antreten lässt und dann, dass man sagt, hier der, so war es zum Beispiel dann bei WCW, da hatte der damalige US-Champion immer automatisch ein Herausforderungsrecht auf den World-Title. Ja? Und so, das wäre doch super, wenn sie das wieder bei WWE machen würden, dass man sagt, hier die Talents von Raw, die also aufsteigender Ast sind, ich sage jetzt mal zum Beispiel Ludwig Kaiser, vielleicht mit das so in der Riege, dass die sich um den IC-Belt streiten und dass dann daraus ein nächster glaubwürdiger Herausforderer für den World Champion erwächst. Und vielleicht, dass dann auch der IC-Champ irgendwann sagen kann, so, ich habe hier alles geschlagen, jetzt will ich ein Titelmatch gegen den World Champion, weil das so in den Titel mit integriert ist, wie es früher bei WCW zum Beispiel mit der US Championship war. Ja, so finde ich es auch besser. Mit Gunther hat man es ja irgendwie gemacht. Man hat ihm eine lange Regentschaft gegeben, wobei ich glaube, viele waren sich einig, dass Gunther schon ready war, aber ich muss sagen, so Ludwig Kaiser ist ein perfekter Name für ein Beispiel, was man hier nehmen könnte. Man ist sich nicht ganz sicher. Er hat den Look für einen Champion und ich glaube auch das Charisma und die Promo im Ring, glaube ich, müssen wir auch nicht drüber reden. Und der Intercontinental Championship Run wäre natürlich so eine Basis und eine Kontrolle, ob man mit ihm weitergehen könnte. Ja, ja. Eben, genau. WWE macht es irgendwie so fast umgekehrt mittlerweile. Ja. Mit Sheamus zum Beispiel haben sie jemanden, der hat alles gewonnen, nur nicht die Intercontinental Championship. Ja, das ist auch irgendwie so der falsche Weg, aber zu viele Talente für diese Art von Darstellung. Wenn du sagst, okay, du hast 20 aufstrebende Stars und damals hattest du vielleicht 5, dass du dir ein bisschen schwer tust, dass du nicht zu viel Zeit verlierst, wenn ein auftretendes Talent vielleicht vorher den Titel gewinnen muss, bevor er dann World Champion wird. Aber wie gesagt, müsste man sich anschauen, WWE, glaube ich, um zum Abschluss zu kommen, ich wäre immer noch dafür, dass du quasi US und Intercontinental einfach zusammenführst zu einem Unification-Titel oder Undisputed. Und dann kannst du ja immer noch Leuten wie Ludwig Kaiser, Bron Breakker und so weiter diese Titel geben und dann quasi Jagd machen auf die World oder WWE Championship. Ja, eben. Alright. Dann würde ich sagen, gehen die nächsten Grüße erstmal unseren Bautstar aus dem Board. Und der hat nämlich Folgendes zu sagen. Ich würde bei AEW gern wieder so Booking wie am Anfang sehen. Wenn du dir die Folgen am Anfang mal anguckst, da haben auch die kleinen Charaktere Screentime gekriegt. Und du hast einfach bei jedem den Charakter oder Charakterentwicklung gezeigt bekommen. Wenn dich zum Beispiel am Anfang zu Butcher und Blade erinnerst, da haben die auch alles verloren. Aber trotzdem kamen die dir wie eine Bedrohung vor, weil die immer so 2-3 Minuten Skits hatten und du einfach gesehen hast, was das für Typen sind. Mittlerweile ist das Roster so groß, dass du, ja, du kriegst halt Rematches geliefert, die keine Bedeutung haben und dann interessieren sich die Leute irgendwie auch nicht dafür. Ja, wenn X gegen Y antritt, einfach nur so, weil sie es können, da steht halt nichts dahinter. Ich wäre mittlerweile dafür, wirklich eine Roster-Trennung zu machen. Dann machst du es echt wie bei WWE jetzt. Du hast eine Main-Story, das wäre die mit Mox. Die ziehst du durch beide Shows durch und ansonsten trennst du Dynamite und Collision ein bisschen und gibst den Leuten, die gerade im TV sind, einfach mehr Screentime und lässt so einen Quatsch weg, wie jetzt Jeff Jarrett 5 Minuten Screentime im TV zu geben, wo jeder weiß, der wird eh nie den World Title gewinnen. Was soll das? Alright. Zusammenfassend könnte man sagen, dass für ihn das Roster dahingehend so groß ist, als dass A, Worker wie Butch oder Blade oder Butch und Blade so wenig Zeit bekommen und B, man Dynamite und Collision wieder trennen sollte, also auch ein Roster-Split vornehmen. Das war ja damals ursprünglich auch der Plan, wenn ich mich nicht recht entrinne, wo CM Punk noch bei AEW war, dass deswegen überhaupt Collision mit reingenommen wurde. Aber dennoch machen wir weiter. Chris, ich weiß nicht, wie du im AEW-Produkt drin bist, aber was hättest du denn zu der ganzen Sache zu sagen? Also ich muss sagen, der User spricht mir ein bisschen aus der Seele. Also ich bin ja irgendwo so ein Mann, der, ich denke oft drüber nach, was man machen könnte oder was gerade mich vielleicht stört an dem Produkt. Und dann berede ich das hin und wieder mit mir selbst, bevor ich dann mit Andi in Konversation trete beim Weekly Podcast. Ich erinnere mich sehr stark und sehr gern zurück an die ersten Folgen von AEW Dynamite, weil ich fand, das war genau das, was man sich erwartet hat, durfte. Und es war auch das, was es so gut gemacht hat. Also es war nicht so spektakulär wie WWE. Es war nicht so auch ausgerichtet. Man hat hergenommen das Roster und das, was er richtig gesagt hat, man hat ihnen Screentime gegeben und zwar sehr wertvolle Screentime. Ja. Du hast den Leuten die Stars vorgestellt, du hast dir quasi am Anfang hergenommen, okay, was ist im Moment der Mann, der im Moment, wenn er diesen Titel hält, uns am meisten helfen kann, das Produkt rauszubekommen. Das war damals Chris Jericho, ja. Und ich finde, das war damals eine perfekte Wahl, ja. Der Mann war unglaublich kreativ, unglaublich stark. Ich sei ja irgendwo noch immer, aber ich, so gut bin ich nicht im Produkt, aber ich habe so das Gefühl, dass die Leute ihn nicht mehr sehen wollen. Das war wirklich sehr angenehm anzusehen und irgendwo auf dem Weg hat man ein bisschen die Kontrolle verloren. Ist irgendwie so wie ein Ball, der einen Hügel runtergerollt wird, aber am Ball bleibt irgendwie alles kleben, was er mit auf dem Weg nimmt. Und dann kommt so ein Riesenwälzer auf dich zu und du kannst ihn nicht mehr kontrollieren. Ein Riesenroster mit unglaublich vielen Talenten, großen Stars. Also man schnappt sich grundsätzlich auch alles, was vom WWE runterfällt. Super viele Titel und eben auch ich finde, man konzentriert sich einfach auch auf die falschen Sachen mittlerweile. Also ich weiß nicht, was das mit Jeff Jarrett soll. Ich weiß nicht, ob man sich vielleicht zu sehr auch auf die alten Stars noch konzentriert. MJF zum Beispiel. Der Mann ist... Also damals in der Anfangszeit habe ich mir gedacht, der wird den Unterschied machen, wenn es vielleicht irgendwie mal Head-to-Head geht zwischen WWE und AEW, weil er so unglaublich gut war. Er war absurd. Mittlerweile ist es fast so, als wäre sein Talent davon abhängig, wie viel persönliche, private Probleme seine Fädengegner haben. Und das ist vorhersehbar, das ist langweilig und da kann er so viel Intensität und private Sachen ausgraben, wie er will. Ich glaube einfach, dass die Leute genug davon haben. Sie wollen einfach den alten MJF, der im Ring einfach auch abgeliefert hat und natürlich diese starken Promos liefern konnte. Nur hat er Promos geliefert, die jetzt nicht irgendwie darauf ausgerichtet waren, ständig in den privaten Sachen von den Gegnern zu krümeln. Von daher, ich würde irgendwie sagen, Roster-Trennung... Ja, das musst du halt wirklich dann gut machen. WWE macht es eigentlich auch nicht gut, aber ich glaube, bei WWE ist es ziemlich egal geworden. Ich weiß nicht, ob man dazu noch kommen wird, weil WWE einfach eine Maschine ist und es ziemlich egal ist. Dynamite und Collision zu trennen, ja, könnte man probieren, man wollte es. Es hat nicht funktioniert, aber das lag jetzt nicht daran, dass man es irgendwie probiert hat, sondern weil man CM Punk verloren hat. Das Roster wäre groß genug und ich glaube, wenn du dich dann eben auch auf deine Midcard etwas konzentrierst, gib ihnen so 2-3 Minuten oder 2 Minuten Promozeit. Ich glaube, das unterschätzt man das super viel, um deinen Charakter zu prägen und zu entwickeln. Und dann kannst du das, glaube ich, wieder ein bisschen runterschrauben und sagen, okay, was war am Anfang was wir gut gemacht haben? Wir haben eine schöne Pace in der Show gehabt. Wir hatten gutes Wrestling und ich glaube, da muss man auch zurück. Und bevor ich weiter irgendwie mich im Kreis drehe, sage ich noch eines, ich glaube, sie müssen aufhören mit diesen kranken Stipulationsmatches. Die sind spektakulär, das ist krass, aber sie kommen jetzt natürlich in das Problem, dass die Fans immer mehr wollen, immer brutal und du kommst dann mit Spritzen, mit Scheren, mit Pizzacuttern, alles natürlich so okay, ja, das kannst du schon mal machen, aber ich glaube, wenn sie wachsen wollen, musst du dich wohl oder übel ein bisschen ans Mainstream-Wrestling so das WWE-Wrestling vielleicht auch orientieren und sagen, okay, zeigen wir ihnen jetzt nicht ständig ein 450 Corkscrew, sondern mach es einmal alle 10 Matches und dann wird es wieder besonders, dann wird es besser, dann wird es speziell. Und ich glaube, dann wird das Produkt auch deutlich besser. Aber ich freue mich auf Thorsten, weil ich bin da wirklich schon mittlerweile sehr rausgewachsen aus dem Produkt. Aber ich erinnere mich sehr, sehr gerne an die Anfangszeit zurück. Vielen lieben Dank, Chris. Ja, Thorsten, du als OG der Elite Hour hast dir doch bestimmt auch einiges zu erzählen, oder? Definitiv. Also die Anfangszeit war richtig geil. Damals, das war neu, das war aufregend. Und wie Chris das schon sagt, es sind immer mehr Leute dazugekommen und der Kader ist jetzt einfach zum Bersten voll und man kann gar nicht allen Leuten gerecht werden. Eine Rostertrennung, ich sag mal, muss man mal schauen, wie man es dann bewerkstelligen will. Dann auch strikt. Ich erinnere mich zum Beispiel bei WWE an die Zeit, als man wirklich den ersten Roster-Cut hatte. Damals wirklich getrennt Raw und SmackDown. Jeder seine eigenen Pay-Per-Views und nur die Big Four damals. Ich glaube, King of the Ring gab es zu der Zeit nicht als Pay-Per-View oder letzten ein, zwei Ausgaben, dass man wirklich nur bei den großen Events dann beide Roster mit auf die Karte nimmt und sonst immer ein Monat der, dann bei Mania beide. Das Problem bei AEW ist halt, die haben keine jeden Monat, keine Shows oder Pay-Per-Views jeden Monat, sondern nur 5 im Jahr, fünf bis acht im Jahr, wenn man so die Joint-Shows mit dazu zählt, was für mich auch wohltuend ist. Ja, im Moment setzen sie leider auf Quantität anstatt unbedingt auf Qualität. Und jetzt ist Rampage weggefallen. Das muss ich zugeben, zuletzt auch kaum noch geguckt, weil da auch nichts Relevantes war. Da hätte man zum Beispiel eine Stunde in der Woche gehabt, um neue Leute vorzustellen. Na, ja. Dass man da dann solche Promo-Videos bringt. Ich erinnere mich noch, dass am einprägsamsten als Adam Copeland, Edge oder Cope, wie er sich ja jetzt neuerdings selber nennt, und auch in den Shows. Unser Cope, genau. Ja. Das erste, was ich von dem gesehen habe, das war bei der Survivor Series 98 ein Video, wie er irgendwo in der New Yorker U-Bahn im Untergrund gehaust hat. Na, da rumsaß mit seinem langen Mantel, seiner Sonnenbrille auf, noch so im so Neo-Blade-Style. Und das war spannend, ne? Und sowas, dass man sowas für neue Talente zumindest, die neu dazukommen, die vorstellt, dass man sie einführt, damit die Fans auch wissen, was sie mit ihnen anfangen sollen. Weil nicht jeder guckt halt jede Independent-Liga und kennt dann Wrestler oder Wrestlerin XY, weil sie, was hat die bei TNA, bei MLW, bei GCW, was hat die in Japan gemacht und so weiter und so fort. Na, ich glaube, das würde dem Produkt auch helfen, die Leute, die neu dazukommen, richtig vorzustellen. Vielen lieben Dank, Thorsten, für deine Ausführungen. Dann würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Sprachnachricht und die ist von Tobi, an den auch gleich mal ein paar Grüße rausgehen. Bitteschön. Tobi aus Stuttgart hier. Was ich ändern würde als Booker bei AEW als Beispiel, wäre mehr Augenmerk auf die Women's Division. Weil die ist in den letzten Jahren immer mehr am Untergehen. Da hilft es auch überhaupt nicht, dass man Mercedes Moné geholt hat. Das hilft einfach nicht. Man muss wirklich mehr Augenmerk auf die Women's Division setzen und weniger auf irgendwelche irrelevanten Stories. Bei WWE würde ich ein bisschen an den Titeln schrauben. Da werden es langsam zu viele Titel. Und ich weiß nicht, wie viele gucken Speed. Ich bin kein Fan davon. Ich würde das Konzept wieder komplett wegmachen und da irgendwas anderes draus machen. Zum Beispiel irgendwie ein Produkt halt für die Kinder wieder zu bringen. Wie man es damals bei Saturday Morning Slam hatte. Vielen Dank, Tobi. Tobi findet die Women's Division bei AEW einfach viel zu schwach dargestellt und betont dabei auch, dass eine Mercedes Moné eben nichts daran ändert. Bei WWE hingegen sieht es ähnlich wie Jace, den wir eben gehört haben, zumindest was die vielen Titel angeht. Und seiner Meinung nach könnte man auch ganz gut auf WWE Speed verzichten. Gut, da bin ich jetzt absolut nicht drin, muss ich ganz ehrlich sagen. Da Thorsten allerdings jetzt wieder an der Reihe ist, bin ich mal gespannt, was er dazu sagen kann. Bitteschön. Ja, wer uns bei der Elite Hour zuhört, der weiß, dass wir das lange, lange gepredigt haben, dass die Damen echt stiefmütterlich behandelt werden. Ich habe jetzt so das Gefühl, seitdem man Mariah May als World Champion hat, geht das so langsam wieder aufwärts. Ich würde auch eine Mercedes Moné jetzt nicht komplett verteufeln. Sie ist ein guter TBS-Champion, macht auch für mich einen guten Eindruck, kann auch gute Matches haben. Aber die Damen in der Masse werden sie, glaube ich, nicht gut genug dargestellt. Was mich jetzt dann vielleicht zur Idee bringen würde, wenn man jetzt die Stunde, die durch Rampage weggefallen ist, wenn man da eine neue Show draus machen würde und da dann vornehmlich die Damen auftreten würde, also zumindest vielleicht die dann bringen würde, die jetzt nicht groß in den beiden Hauptshows auftreten, damit die dann auch ihren Platz im TV haben. Ja, und die großen Storylines um die beiden Titel, die kann man ja weiter bei Dynamite und Collision dann laufen lassen. Das wäre vielleicht ein Ansatz, muss man vielleicht mal als Testballon laufen lassen. Und das mit Speed bei WWE habe ich nie geschaut, weil ich lehne das ehemalige Twitter komplett ab, seitdem das den Besitzer hat, den es jetzt hat. Alright, okay, erstmal vielen Dank, Thorsten. Chris, dann kommen wir nun zu dir und da ich ja eben schon mal erwähnt habe, Andi und du, ihr habt den Wochenrückblick von WWE, ihr macht Previews, ihr guckt euch das an, Raw, SmackDown und so weiter. Schaust du denn auch WWE Speed? Und falls ja, wie findest du es? Speed habe ich mir aus Interesse einmal angesehen und ja... Also ich glaube, die Sache, die dahinter steckt, ist grundsätzlich ganz einfach Geld. Also WWE bekommt ein bisschen Geld nebenbei und schickt ein paar Superstars, meistens eher die bei den Main-Roster-Shows nicht zum Kampf kommen, dann dahin. Das Zeitlimit sind 3 Minuten, es gibt einen Speed-Champion dann. Man hat ständig mal ein Turnier, also es, glaube ich, beginnt, ob das Viertelfinale ist oder Halbfinale, weiß ich nicht. Und dann gibt es dann immer ein Finale, also ja. Da wären wir wieder bei den Turnieren, ne? Da wären wir wieder bei den Turnieren, ja. Ich glaube, der User hat sich ein bisschen was anderes vorgestellt als die Speed Champions. Auch hier hat man natürlich 2 Titel wieder. Hin und wieder hat man sie auch in den Main Roster gezeigt. Candice LeRae hatte den Titel auch mal aber mittlerweile hält man die auch ziemlich raus. Ja, ich glaube, WWE selbst braucht diese Show nicht. Ich glaube, es ist convenient. Man nimmt das Geld einfach mit. Und deswegen, glaube ich, wird es so lange bleiben, bis der Kollege Musk das ganze Ding zahlt. Ich persönlich habe da kein Interesse. Aber ich denke, es wird wohl schon erfolgreich sein, denn es zielt halt auf die Gruppe auf, die im Moment, glaube ich, die Welt so ein bisschen an sich reißt, nämlich die eine zu kurze Aufmerksamkeitsspanne haben. 3-Minuten-Matches und schnell, dann hast du auch ein Turnier, hast einen Champion, also eigentlich quasi die Zutaten, was einen da vielleicht für 3 Minuten vor dem Handy, Computer, Tablet hält. Also ich weiß nicht, was die Zahlen sind. Ich weiß nicht, wie viel Geld WWE davon bekommt. Aber ich glaube, es ist für sie eine sehr leichte Produktion. Ich glaube, das machen sie schnell mal vor oder nach den Main-Shows oder wann auch immer. Und das nimmt man dann schnell mit. Man bekommt vielleicht noch ein paar Augen mehr auf das eigene Produkt. Da sind sie ja sehr, sehr gut darin. Und fertig ist. Von daher glaube ich, es wird so lange bleiben, bis da das Geld nicht mehr kommt. Was diese Kids-Show angeht... Ja, ich komme dran. Ja, nee, ich glaube, sowas wird nicht mehr zurückkommen. Da brauchst du wieder einen eigenen Sender oder irgendwie ein WWE-Network, das es ja nicht mehr gibt. Ich glaube, das wird auch nicht mehr zurückkommen. Von daher, ja, ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht sowas wie eine Mixed Match Challenge wieder zurückbringt auf Meta oder sowas. Das war, glaube ich, ganz witzig. Aber grundsätzlich sind das so Sachen. Ich glaube, von großem Interesse werden sie nie sein. Und solange WWE da mehr bekommt, als sie ausgeben müssen, wird das auch wahrscheinlich ein Bestandteil bleiben. Vielen Dank, Chris. Was kannst du denn dazu sagen zu der Women's Division bei AEW? Also das ist etwas, was, glaube ich, nie so gut funktioniert. Ich glaube, die erste Championess war Riho, oder? Korrekt. Ja, genau. Ich persönlich habe eigentlich geglaubt, sie werden mit Britt Baker jemanden haben, die wird das Ganze irgendwann gewinnen und dann den Titel sehr lange halten. Ich glaube, das war damals, habe ich mir gedacht, der größtmögliche Name und der bestmögliche Champion für das Roster damals, hat man irgendwie versäumt. Naja, sie musste den Titel abgeben, weil sie sich verletzt hat. Ja, sie musste, und irgendwie, ich fand das Booking von ihr eigentlich nie wirklich gut. Also das war irgendwie, habe ich nicht gefühlt. Und dann, ja, also was ich gut fand, zum Beispiel Toni Storm in ihrer schwarz-weißen Ära, das war ganz cool. Mariah May, weiß ich nicht. Ich glaube, da könnte man jemand anderen als Championess einbringen. Mercedes Moné, für mich eine große Enttäuschung. Irgendwie hatte man da eigentlich den größtmöglichen Namen, den man sich geholt hat. Und ich weiß nicht warum, aber man hat sich gedacht, okay, bevor wir irgendwie den ganzen Hype nutzen und sie sofort zum Championess machen, werden wir sie ihr erstmal den Midcard-Titel der Division geben, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ja. Von daher, ja, der Hype ist vergangen. Ihre Arbeit ist so lala. Ich weiß nicht, ob es an ihre WWE-Zeit herankommt. Da bin ich nicht so gut genug im Produkt drin. Aber da kommt irgendwie gerade kein Feuer rein, finde ich. Also Tony gegen Mariah, ich glaube, das ist irgendwie das nächste Titelmatch, falls ich mich nicht irre. Anna Jay fand ich gut, zum Beispiel, die hat irgendwie die Sachen wie AEW Dark und so gut genutzt, um besser zu werden im Ring. Ich glaube, sie ist noch sehr jung. Aber ich wüsste jetzt nicht, Julia Hart finde ich auch gut, aber irgendwie ist das alles so lauwarm. So würde ich es zusammenfassen, lauwarm. Und ich glaube, sie brauchen mal so jemanden, so eine Frau, der ihre Nase quasi gebrochen wird, wie Becky Lynch, und dann einfach komplett eskaliert, weil ich glaube, von alleine schaffen sie es gerade nicht. Und ich glaube, sie brauchen mal eine richtig starke, große Frauenfehde, so Becky gegen Charlotte und Becky mit ihrer gebrochenen Nase und dem blutverschmierten Gesicht. Das war halt damals, WWE ist es in den Schoß gefallen. Ich glaube, AEW bräuchte jetzt sowas. Und dann kannst du, glaube ich, darauf aufbauen. Also normalerweise ist es so, dass ich mich hier mal relativ raushalte und das nur so durchmoderiere einfach. Allerdings mal meine 2 Cent zu der Geschichte mit der Women's Division von AEW ist, dass der TBS-Titel eine bessere Card-Platzierung bekommt als der Women's World-Titel, ne? Weil Mercedes Moné den eben hält. Und das ist ja eigentlich schon ein grundlegendes Problem, meiner Meinung nach. Wenn der Midcard-Titel, so nenne ich ihn jetzt mal, immer eine bessere, was heißt immer, aber zu 90% eine bessere Card-Platzierung bekommt als die Women's World Championship. So. Und da macht man ja dann schon grundlegend, meiner Meinung nach, was falsch. Und da sollte man vielleicht anfangen aufzubauen. Könnte ich noch eine Frage stellen? Ja, natürlich. Ich weiß nicht, Thorsten, gibt es einen Grund, warum man Mercedes Moné irgendwie raushält aus dem AEW Women's World Championship Geschehen? Keins, was mir Toni verraten hätte. Na gut. Na, okay. Also ist jetzt die Frage, ich gebe völlig recht, als man sie geholt hat, wäre es wahrscheinlich am besten gewesen, sie direkt in die World-Title-Fehde mit einzubinden, weil sie mit Abstand der größte Name ist. Man hat jetzt diesen Weg gewählt. Ja, muss man halt schauen, wo es hingeht. Ich weiß jetzt auch nicht, wer ihr jetzt den Titel abnehmen sollte, na, weil da jetzt auch nicht wirklich jemand aufgebaut ist. Die meisten hat sie auch schon besiegt. Ist halt so die Frage. Ne? Aber ich gebe dir da völlig recht, man hätte sie eigentlich ordnungsgemäß, als sie kam, direkt um den Main-Title antreten lassen müssen. Ja. So, in diesem Sinne würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Sprachnachricht und da gehen auch gleich mal Grüße an unseren Underground aus dem Board raus, denn er sieht das Ganze folgendermaßen. Also, wie würde ich WWE besser booken? Angefangen würde ich bei SmackDown versuchen, eine breitere Up- und Mid-Card zu etablieren, weil man merkt es jetzt ja, es fehlen an allen Ecken und Enden Herausforderungen für Cody Rhodes und Shinsuke Nakamura. Und man muss Leute von Raw holen, dass SmackDown funktioniert. Gleichzeitig würde ich Tag Team Division bei Raw dringend organisieren. Da fehlt zu viel, da war zu viel Stillstand mit den Tag Team Titeln. Und generell würde ich versuchen, viel mehr Tag Teams und Einzelwrestler aufzubauen. Vor allem bei SmackDown, Raw geht das aktuell bei Tag Teams, vor allem bei Raw, SmackDown. Hat man zumindest schon angefangen. Und generell Women's Division, die breiten ausbauen, damit auch mehr Herausforderer für Titel da sind. Vielen lieben Dank an die Underground. Underground sieht das Problem bei der WWE eher in der Midcard von SmackDown, beziehungsweise darin, dass es halt eben an allen Ecken und Enden an Gegnern beziehungsweise Herausforderern fehlt, so wie er gesagt hat. Des Weiteren sieht er die Tag Division bei Raw als absoluten Schwachpunkt an, um das mal kurz zusammengefasst zu haben. Chris, siehst du das ähnlich wie The Underground? Die WWE Raw Tag Team Champions waren ja lange Zeit der Judgment Day und sie haben, glaube ich, den Titel einmal verteidigt und beim zweiten Mal haben sie ihn, glaube ich, verloren. Man merkt, wenn es bei WWE auffällig wird, dass sie herausfinden, dass die Champions selten verteidigen, sie nehmen es dann in die Shows mit hinein. Und dann weißt du, wie spät es ist. Nur interessant, dass sie dran nichts ändern. Also interessanterweise bei SmackDown ist die Geschichte im Moment etwas besser. Also du hast da irgendwie so Los Gaza, Pretty Deadly, du hast DIY, die Motor City Machine Guns, die sich jetzt irgendwie so drum kappeln, A-Town, Down Under hast du. Und das sind für mich alle sehr gute Tag-Teams. Potenziell sehr, sehr stark. Kann man da auf jeden Fall was aufbauen. Und bei Raw fehlt mir wirklich, also du hast die War Raiders jetzt als die Champions, du hast JD McDonough und Finn Balor als quasi ein Tag-Team. Und sonst wird es eher mau, also irgendwie, du hast jetzt die White Six verloren, die hätten da vielleicht auch quasi zwei Leute hinschicken können. Die gehen jetzt zu SmackDown, du hast Miz, der mit Karrion Kross irgendwie so anbandelt. Aber nichts irgendwie, was ein nicht zusammengewürfeltes Team ist und länger aufgebaut ist. Und das, da gebe ich auf jeden Fall recht. Da wird es, glaube ich, an der Zeit, da mal was aufzubauen. Generell, die Tag-Team-Ära unter Triple H war ja eher eine maue Sache. Das hat er eher etwas unter den Tisch fallen lassen. Ich glaube, da war einfach zu viel Aufmerksamkeit dem Geschehen rund um The Rock, Cody Rhodes und Roman Reigns damals, auch Richtung WrestleMania. Und ich glaube, jetzt wird er vielleicht auch ein bisschen damit anfangen. Würde ich mir auf jeden Fall wünschen und erhoffen. Ich erinnere mich immer sehr gern an NXT Schwarz und Gold zurück, wo man ja Tag-Team-Matches hatten. Das war ein absolutes Gedicht. Man hatte bei Raw auch kurz so mit der Alpha Academy, RK-Bro und den Street Profits eine tolle Ära. Das hat richtig Spaß gemacht. Die hat sich leider nur über einen Monat gestreckt. Ja, von daher gehe ich absolut mit. Die Upper- und Midcard bei SmackDown, oder wie, war das nächste? Genau. Also eher Midcard, tatsächlich. Midcard, ja. Mehr, ja, also es fehlt an Herausforderungen von Cody Rhodes. Kann man auf jeden Fall mitgehen. Also, ich meine, er hat den Titel jetzt verteidigt. Also Kevin Owens hatte er, AJ Styles hatte er. Ja, es ist schwierig für mich irgendwie einzuschätzen. Also du hättest theoretisch schon so Herausforderer. Du hast jetzt irgendwie auch natürlich so den Fehde mit Randy Orton, wenn er mal zurückkommt, die wahrscheinlich bevorsteht. Du hättest LA Knight, den du mitnehmen könntest. Du hast natürlich auch so einen Nakamura, wenn er den Titel verliert, den kannst du immer gegen ihn stellen. Auch, ich glaube, das war auch schon so ein Thema. Ja, ich glaube, WWE und Midcard, ich weiß gar nicht, ob man das noch so trennen kann. Ich glaube irgendwie, dass man im Moment so auf einer Welle ist, wo man viele in einem Einheitsbrei hat, weil ich glaube, Andy hat das auch gesagt, wenn du jetzt Rock, Cena und Roman rausnimmst, fühlt sich irgendwie alles gleich an. Und ob das jetzt langfristig ein Problem wird oder nicht, das weiß ich nicht, denn im Moment scheinen sie ja mehr Geld zu verdienen, als sie vielleicht sogar ausgeben können. Und deswegen scheint wohl Triple H recht zu behalten. Von daher, das Roster wäre da, nur ich glaube nicht, dass sich langfristig hier oder kurzfristig was verändern wird. Und ich sehe auch nicht die Notwendigkeit, weil Kevin Owens zum Beispiel, er ist Nummer 1 Herausforderer und hat davor alle Matches verloren. Und trotzdem, glaube ich, sind alle irgendwie happy, ihn da zu sehen, weil er einfach so großartig ist. Ein guter Worker ist einfach. Ne? Er ist einfach absolut genial. Und wenn es nach mir geht, wäre er schon längst WWE-Champion. Aber das wird nicht stattfinden und ich glaube, das wird man einfach auch so langfristig machen, auch auf bei der Raw-Seite. Ja. Also Gunthers Gegner waren bisher auch Finn Balor, Damian Priest und jetzt wird es Jey Uso. Ja. Kann ich mir jetzt auch irgendwie Besseres vorstellen, aber es ist, glaube ich, einfach im Moment das, was es hergibt und ich glaube, man kann dann einfach immer sagen, okay, ja, puh, wer als nächstes? Ja, Seth Rollins, hau den einfach mal hin. Und davor kann Seth auch sein Match gegen Punk verlieren, das gegen McIntyre verlieren. Am Ende wird es jedem egal sein, weil man kann sich auf ein geiles Match einstellen. Und ich glaube, das ist halt im Moment auch so, wie der Fan trainiert wurde bei WWE. Ob ich gerne mehr so Vielfältigkeit im Midcard-Bereich sehen wollen würde, auf jeden Fall. Ich persönlich war auch ein Fan von diesen Statistiken, die AEW hatte, quasi die Win-Loss-Rate. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sie das noch immer machen. Ja, sowas hätte ich auch gern, einfach um zu sehen, okay, LA Knight, schau, die letzten 10 Matches, eine Rate von 9-1, also der könnte vielleicht mal ein Championship-Match bekommen. WWE wird das nicht machen. Das wird eher so ein Fall sein, Cody hat eine Promo, wird unterbrochen von XYZ und wir haben ein Match bei Saturday Night's Main Event, ähnlich wie bei Gunther gegen Jey Uso jetzt. Ja, würde wahrscheinlich auch nicht so gut aussehen, wenn bei der WWE eine Win-Loss-Statistik mit über dem Namen stehen würde, wenn die jeweiligen Worker gerade einmarschieren. Vielen Dank, Chris. Thorsten, wie ist denn deine Meinung zu dem Ganzen, was wir gerade gehört haben? Ich muss gestehen, da kann ich jetzt nicht so sehr viel zu sagen, weil ich die großen Main-Weeklies Raw und SmackDown gar nicht verfolge. Wer nur großer Herausforderer für Cody ist. Ich habe jetzt natürlich so ein bisschen im Gedenk, dass jetzt WWE auf Netflix losging, so ein bisschen am Rande mitbekommen und auch mitbekommen, dass The Rock jetzt, der ja als einer der möglichen Mania-Gegner für Cody gehandelt wurde, jetzt ja ihn doch in der beweihräuchert hat, wenn ich es mal so ausdrücken darf, wenn man sich diese Premierenausgabe von Raw auf Netflix angeschaut hat, wohl als Herausforderer für Mania ausfällt. Man könnte natürlich zum dritten Mal hintereinander Cody gegen Roman bringen. Das wäre dann das Rubber-Match, wie man so schön sagt, um den Titel. Dritte Mal derselbe Main-Event hintereinander. Ich weiß gar nicht, ob es das in der Form schon mal bei Mania gab. Ach, höchstens in der Oben. Naja, aber der ist dann nie dreimal hintereinander gegen denselben angetreten. Das meinte ich. Ne? Ja, nee, dass er natürlich da 4-5 Manias hintereinander im Main Event stand, das würde er ja wahrscheinlich heute noch, wenn er könnte und dürfte. Wahrscheinlich, ja. Na? Nee, aber so kann ich jetzt zu den Weeklies nicht so sehr viel sagen. Da bin ich jetzt nicht so involviert. NXT schaue ich mir gerne an. Auch wenn wir da leider Booker T am Kommentar ertragen müssen, aber die gucke ich mir konsequent wöchentlich an, aber bei Raw und SmackDown, da bin ich eher nur so ab und zu Zaungast. Ja, das macht doch nichts. Dann würde ich sagen, kommen wir einfach zur nächsten Sprachnachricht. Und die ist von Pascal. Der sei an der Stelle auch herzlich gegrüßt. Dann hiermit. Bitteschön. Servus miteinander, Pascal hier. Was würde ich als Booker anders machen bei der WWE? Als WWE-Champion würde ich Kevin Owens sehen, weil er einfach seit Jahren beständig super Arbeit macht und für mich Cody einfach langweilig ist. Bei Raw würde ich Chad Gable mindestens als IC, wenn nicht sogar als World Heavyweight Champion booken, einfach weil er für Qualität im Ring steht, weniger für Entertainment, aber für Qualität im Ring. Bei AEW würde ich wieder vermehrt das Augenmerk auf Tag Team Wrestling legen wollen und im Main Event World Championship mäßig hätte ich gerne wieder Adam Page oder auch einfach mal ein paar andere Gesichter, zum Beispiel Claudio Castagnoli, der in die indische Schiene fährt wie Kevin Owens seit Jahren, beständig super Arbeit und ein bisschen übersehen wird für mich. Vielen Dank. Gerne, Pascal. Pascal geht jetzt einfach mal ins Detail und nennt gleich mal ein paar Champions, die er gerne sehen würde. Mit dabei sind Kevin Owens, Chad Gable auf Seiten von WWE, Adam Page und Claudio Castagnoli auf Seiten von AEW. Zusätzlich würde er auch wieder vermehrt das Augenmerk bei AEW auf Tag Team Wrestling legen. So, jetzt haben wir hier mit Pascal jemanden, der gleich mal gesagt hat, ach, Kevin Owens als Champion, ne, Chris? Und Chad Gable vielleicht als World Heavyweight Champion. Thorsten, da du allerdings jetzt wieder an der Reihe bist, nehme ich dich als erstes dran und frage dich einfach mal, Mensch, wie gefallen dir denn so die Namen? Wie wäre das denn? Kevin Owens hatte ja einmal einen großen Main-Title bei WWE. Da war er ja der Nachfolger von Finn Balor als erster Universal Champion. Na, Finn Balor hatte sich ja im Titelmatch gegen Seth Rollins irgendwie die Schulter oder Ellbogen verletzt, wenn ich mich recht erinnere. Ja, bei der Turnbuckle Powerbomb. Ja, genau. Ja, und dann ist ja Kevin Owens Universal Champion geworden. Soweit ich das, wie gesagt, verfolge, gefällt er mir ausgesprochen gut. Ich würde ihn auch gerne mal als World Champion sehen. Dass Cody jetzt langweilig ist, er ist halt der am meisten Merchandise verkauft und so lang wird er auch ganz oben stehen. Das war mit Cena nicht anders. Ne? Und Chad Gable als Intercontinental Champion, das würde mir auch echt gefallen, weil so diese sportlich-athletischen Typen, die haben mir immer schon sehr gut gefallen. Also damals zum Beispiel Kurt Angle, das war zu seiner Zeit bei WWE einer meiner Lieblinge. Oder jetzt, der ja vielleicht auch bald bei WWE auftauchen könnte, von TNA an Josh Alexander, die alle diesen ringerischen, athletischen Stil pflegen. Das so technisches Wrestling ist ja so eher mein Ding als dieses High-Flying, was ich auch gerne schaue, aber so das technische Wrestling eines Bret Hart oder eben Kurt Angle und so, das ist eher so meine Welt. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass da Chad Gable mal den Titel holt und dann, das wäre so geil, wenn er dann so mit, ich sag ja zum Beispiel mal mit dem Intercontinental Championship Gürtel so in die Kamera grinst und sagt, hallo Vince. Shorty G grüßt dich und einfach nur den Gürtel in die Kamera dotzt. Alright, was hast du auf Seiten AW zu sagen bezüglich der Namen Adam Page, Claudio Castagnoli und der Tatsache, dass vermehrt das Augenmerk auf das Tag Team Wrestling gelegt werden soll? Ja, also definitiv Tag Team Wrestling. Das war ja auch zu Beginn eines der Standbeine von der AEW. Das ist ebenso, die Damen, die waren jetzt immer nicht so ganz oben mit dabei, aber Tag Team Wrestling war ja im Prinzip zu Beginn mit den Lucha Brothers, mit den Young Bucks, mit dann FTR und so weiter, war immer eigentlich so das Glanzstück von AEW, wenn ich es schon fast sagen darf. Das ist natürlich auch ein bisschen zurückgegangen. Das ist vielleicht so ein bisschen so wie bei bei Raw, dass man da vielleicht ein bisschen mehr Struktur wieder reinbringen sollte. Ein Adam Page mit seinem neuen Gimmick fände ich echt interessant als World Champion. Ist halt eben im Moment das Problem, dass du ihn als Heel hast und Mox auch eindeutig Heel als amtierender Champion ist. Und das wird man kaum als Match so bringen. Und es wäre fatal, jetzt einen Adam Page wieder face zu turnen, nur damit man ihn dann vielleicht als Titeljäger einsetzen kann. Er krebs jetzt immer so ein bisschen mit drum. Aber sein Gimmick, das gefällt mir besser. Und das sollte man jetzt nicht nur für einen schnellen Title-Shot da aufs Spiel setzen. Seine Zeit wird kommen. Irgendwann wird Mox den Titel abgeben müssen, weil es dann auch zu lange ist. Und dann kannst du einen Adam Page immer gut einsetzen. Und Claudio, das ist, er ist über alle Verdacht erhaben. Nicht? Alle Maße erhaben, genau. Wir haben ja gesehen, er war der große Name beim TV Total Promi Wrestling. Das, ne? Ja, fand ich ganz gut, ja. Genau, also er hatte ja schon den ROH World Title. Das hat mir auch echt gut gefallen. Da habe ich auch ein bisschen verstärkt ROH, was ich sonst komplett nebenbei vergesse, geschaut. Also er wäre auch so einer, den ich vielleicht jetzt nicht direkt um den World Title bringen würde, aber vielleicht so mit einem Takeshita, Ospreay und so um die International Championship, da könnte er gut so den letzten Schliff bekommen und den Titel dann lange halten und dann könnte man ihn vielleicht auf den World Title schicken. Alles klar. Vielen lieben Dank, Thorsten, für deine Ausführungen. Chris, dieselbe Frage kann ich eigentlich auch nur dir stellen. Ja, und das mache ich dann auch. Wie gefallen dir denn die Namen? Ne? Kevin Owens hast du eben schon mal durchblicken lassen. Bitteschön. Ja gut, der User spricht, glaube ich, über das Utopia des Wrestlings. Also in einer perfekten Welt ist Kevin Owens WWE Champion, Chad Gable ist Intercontinental Champion und Claudio Castagnoli ist AEW World Champion. Ja, also ich denke mal, die Sache braucht man da nicht großartig zu analysieren. Das sind alles absolut großartige Wrestler. Und mit Kevin Owens hast du das Gesamtpaket. Und ich bin eigentlich überrascht, dass bei ihm nicht mehr herausgekommen ist oder vielleicht auch nicht überrascht, wenn man weiß, dass Vince McMahons Idealbild eines WWE-Champions entweder John Cena oder Cody Rhodes ist. Von daher ist da der Zug wahrscheinlich ein bisschen abgefahren, auch für Kevin Owens. Aber ja, die Hoffnung stirbt zuletzt vielleicht, keine Ahnung, greift er zu stark am Titel beim Rumble und das löst sich dann von alleine und er wird dann eine Woche WWE-Champion. Weiß ich nicht. Also, das wird, glaube ich, nicht passieren. Bei Chad Gable ist halt ein Gedicht eines Wrestlers. Das war schon stark, das Debüt-Match gegen Penta, oder? Das war super. Und er ist ein Mann, der natürlich so stark herankommt an Kurt Angle, zumindest in ringmäßig wie kein anderer. Aber er hat auch eben diese Promo-Schiene und auch diese Comedy-Schiene, die ja auch Kurt Angle so ausgemacht hat. Kurt Angle war ja auch viel ein Comedy-Wrestler. Also er hat viel Comedy-Backstage-Sachen gemacht, die Schilder mit Edge. Super. Gold, also einfach. Ikonische Sachen hat er da hervorgebracht und ich glaube, dass Gable auch für sowas in der Lage war. Man hat den auch mit der Alpha Academy auch in solche Segmente geschickt, also das kann er. Und ich habe da immer diesen Perk Angle vor mir mit diesem Nasenschutz, wollte ich sagen, mit dem Zahnschutz und das kann er. Und auch die Fans singen schon das Theme ein bisschen mit dem You Suck. Es ist alles eigentlich angerichtet, nur Triple H und auch Vince McMahon waren wohl beide nie wirklich überzeugt von ihm, Triple H ein bisschen mehr, aber am Ende verliert Gable schon sehr, sehr viel und ich weiß nicht, ob wir nochmal sowas erleben werden wie eine Intercontinental Championship Regentschaft, aber das wäre halt so, wenn ich ein Interview mit Triple H hätte, würde ich schon gerne fragen, an was hat es gefehlt, dass man irgendwie mit Gable nie sowas probiert hat, wie einen Kurt Angle aus ihm zu machen, denn irgendwie haben wir noch, weiß nicht, Lass ihn die nächsten 10 Matches gewinnen und dann WWE World Heavyweight Championship Match gegen Gunther bei einem, vielleicht in der neuen Aus, wir haben jetzt erfahren, wird ja auch wieder in Deutschland ein Pay-Per-View geben. Das Match, das kannst du easy als Main-Event-Match gehen und das würde ich sehr, sehr gehen. Aber ich glaube, ich habe zu viel WWE geschaut. Ich glaube, dass wir beide nicht mehr als Champions bei WWE sehen werden. Claudio Castagnoli, eigentlich hätte ich mir schon gedacht, der wäre längst AEW World Champion. Aber auch dort hat man sich nicht dazu entschieden, ihm den größten Titel der entsprechenden Liga zu geben. Das wird einen Grund haben mittlerweile, glaube ich. Und ich weiß nicht, was der Grund ist. Der Mann ist, also wenn man WWE-Superstar baut oder einen AEW-Superstar baut, ist es Cesaro bzw. Claudio Castagnoli, würde ich behaupten. Ob es vielleicht jetzt daran liegt, dass er kein Amerikaner ist, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Aber offenbar fehlt vielleicht das gewisse Charisma, keine Ahnung. Ich sehe es auch dort nicht mehr, leider. Ein unglaublich talentierter Mann. Also ich glaube sogar einer der härtesten arbeitenden Superstars im gesamten Roster. Was die AEW World Champions angeht, also ich war ja lange ein John Moxley-Fan, Dean Ambrose. Oh, was das war? Ich glaube irgendwie, dass er sich neu erfinden müsste. Ich glaube, es ist ein bisschen alles das Gleiche zu lange. Und irgendwie kommt es mir so vor, als würden das die Fans auch so empfinden. Aber vielleicht tue ich ihm da auch Unrecht. Ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen was anderes. Weil er hat ja immer das gleiche Gimmick. Und grundsätzlich, und das kann er auch, das funktioniert ja auch. Nicht umsonst ist er mehrfacher Champion. Hangman Adam Page, einer, den ich sehr, sehr gern mag. Ist natürlich jetzt das Conundrum, Heel gegen Heel wird nicht funktionieren. Es fehlt mir gerade irgendwie so an Champions, die ich gern sehen wollen würde. So MJF vor drei, vier, fünf Jahren, Jungle Boy vor 2, 3 Jahren in seiner absoluten Prime-Face-Ära. Eigentlich ein gemachter AEW World Champion. Hat man irgendwie alles verpasst? Da tue ich mir gerade schwer tatsächlich. Ich weiß nicht, was so junge, aufstrebende Superstars bei AEW sind, also Will Ospreay, eigentlich auch jemand wie Mercedes Moné, den hätte ich halt sofort den Titel gegeben und hätte gesagt, passt, ich bin abgesichert für die nächsten 1,5, 2 Jahre. Aber hat man nicht gemacht und man wird wohl einen Grund in dem Ganzen sehen. Also werde ich dem User eines sagen, mein Freund, ich glaube, wir alle wollen das, was du willst, wir alle wollen das Utopia des Wrestlings. Wenn ich jetzt eine Prediction geben müsste, wie Paul Heyman, würde ich sagen, wir werden keine dieser Sachen sehen. Und das tut natürlich im Herzen dann besonders weh. Deswegen einfach mal Daumen drücken, dass dieser Titel nicht gescheit angebracht wird und Kevin Owens den unabsichtlich abhängt beim Royal Rumble. Alles klar. Vielen lieben Dank, Chris. Dann würde ich auch schon zur nächsten Sprachnachricht kommen. Und die ist von unserem neuesten Teammitglied Tobi. Der hat es sich nicht nehmen lassen, heute mit dabei zu sein. Bitteschön. Also ich würde eine WWE. Oh, kleinen Moment. Technisches Problem und nochmal. Also ich würde in der WWE die Titelbands anders buchen. Beispielsweise würde ich Intercontinental und US Championship dazu nutzen, um aufstrebende Stars zu bestärken und nicht dazu da, um Logan Paul, Shinsuke Nakamura und andere nach außen hin damit Werbung machen zu lassen. Ich verstehe den Sinn, aber weiß ich nicht. Finde ich nicht gut. Und dann würde ich zum Beispiel einen der Tag-Team-Titel einstampfen und erstmal eine gute Tag-Team-Division aufbauen. Das ähnlich mit der Frauen-Division, weil die momentan auch ziemlich leidet. Und bei den World Champions, ich würde den, so macht Triple H momentan, glaube ich, auch. So sieht es zumindest aus, ich würde den längere Runs geben als bei Vince McMahon, wo teilweise Titel-Runs beim Main Champion 4 Wochen liegen. So, erstmal herzliche Grüße an Tobi. Das Thema hatten wir eben mal, ganz interessant eigentlich, denn Tobi sagt, er würde die US und die IC Championship benutzen, um aufstrebende Stars zu pushen, aber sagt auch, er würde sie vielleicht kombinieren oder zusammenlegen, genau wie bei der Tag Division. Ne? Da sagt er, es wäre vielleicht ganz toll, wenn wir nur einen einzigen Tag Team Gürtel, beziehungsweise die Gürtel hätten. Und das wäre dann schon vollkommen ausreichend. Mit der Women's Division geht es auch in die Richtung, die wir eben bereits von Jace gehört haben. So, Chris, du bist wieder an der Reihe. Was sagst du zu dem, was wir gerade von Tobi gehört haben? Ja, also ich denke, die Situation haben wir auch schon von Thorsten quasi ein bisschen bekommen, dass man es nutzen sollte, eben wie einst, um quasi die Gewässer zu testen und jemanden, den du als World Champion vorsiehst, erstmal die Intercontinental Championship zu geben und dann eben quasi den Abzug zu drücken, wenn es Richtung Main Event geht. Also da, glaube ich, sind wir auf jeden Fall alle uns einig. Die Leuten wie Nakamura braucht man den Titel nicht geben, da gehe ich auf jeden Fall mit. Das mit Logan Paul, also ich weiß, dass Logan Paul ein schwieriger Name ist, aber wenn ich bei WWE bin und ich bekomme den Auftrag, okay, was macht hier Sinn, dann hätte ich das gleiche auch gemacht. Also das war einfach von Mainstream und von Publicity das, was WWE machen musste, gefühlt. Aber das hat er auch selbst gesagt. Fan, sagen wir es mal so, der Mann ist wrestlerisch unglaublich gut. Aber ich habe mich an ihm persönlich satt gesehen, um jetzt irgendwie so ein kurzes anderes Thema anzunehmen. Die Women's Division, was war da nochmal? Naja, dass das halt in so eine Richtung geht, wie wir das von Jace eben gesehen haben. Ne? Also ja. Auch zu viele auch zu viele Titel und so weiter. Ne? Ja. Also das Einzige, was ich dazu noch ergänzen sage, ist, dass bei Triple H's Ära so eine richtig gute Frauenfehde mal bisher fehlt. Also das hat er bis jetzt noch nicht hinbekommen, finde ich. Also zumindest kann ich mich an keine sehr gute erinnern. Also Bayley gegen Io Sky hatte für mich irgendwo so ein Potenzial, vor allem in der Woche, wo Bayley dann plötzlich Japanisch hat angefangen zu sprechen und diese ganze dieser ganze Twist reinkam, dass sie alles verstanden hat, was sie so quasi gegen sie aufbereitet haben, aber man hat da eigentlich nie wirklich mehr darauf aufgebaut. Von daher, was ich bei Triple H bräuchte, ist wirklich irgendwie so etwas, er hat mit Liv Morgan und Rhea Ripley natürlich so eine große Fehde auf die Beine gestellt und offenbar haben es die Fans gekauft. Für mich war das irgendwie viel zu lang und viel zu viel Jerry Springer. Das hat mir nicht gefallen und hat für mich persönlich auch das Gimmick von Rhea Ripley ein bisschen zerfetzt. Sie ist over und sie ist eigentlich der perfekte Champion für jetzt den Netflix-Start, denn wenn da jetzt jemand reinschaltet, der noch nie Wrestling gesehen hat, du hast mit Rhea Charisma pur, wenn sie wrestelt, ist es intensiv, sie hat einen Körper natürlich mit vollen Tattoos, bis man sich da mal alle irgendwie auch reingezogen hat, ist das Match von ihr vorbei und da muss man nächste Woche wieder reinschalten, also von daher hat man da natürlich einen perfekten Champion. Aber ja, auch hier natürlich, zu viele Titel sind offenbar das Problem und nicht nur ein User, sondern mehrere haben das schon quasi hervorgehoben. Und auch hier, wenn man eben die Chance hätte, mit Triple H ein Interview zu führen, und da komme ich auch schon zum Ende, das wäre auch eine der Fragen, warum so viele Titel? Was ist so, hat das wirklich mit der Gleichberechtigung zu tun? Oder sieht man da doch irgendwie einen Mehreffekt beim WWE-Shop? Kaufen das dann irgendwie so 1000 Leute auf einmal, wenn ein neuer Titel da ist? Weiß ich nicht. Aber irgendeinen Grund werden sie auf jeden Fall haben, denn du schießt dir ja nur selbst ins Bein mit solchen Dingen. Und das werden sie dann wohl auf jeden Fall abwägen und offenbar ich glaube, weiß nicht, wie viele neue Gürtel haben wir in den letzten 2 Jahren bekommen. Wir müssen ja mindestens 10 sein mit den Speed Championship und NXT. Also ist da auf jeden Fall ein Brett an Titel dazugekommen. Sollen die Gürtel auch einfach nur die Hose oben halten? Das kann ja auch sein. Das kann sein. Da kommen sicher noch ein paar dazu dann. Alles klar. Gut, Thorsten, hast du dem noch was hinzuzufügen? Ja, ich möchte da einen Denkansatz vielleicht noch mit einbringen, weil zu viele Titel, das haben wir ja schon mehrfach in diesem Podcast jetzt schon angesprochen. Wie wäre es, wenn man das so macht, die Damen bei Raw reinpackt, die Tag Teams bei SmackDown und jeweils nur ein Main, maximal ein Midcard-Title oder bei den Tag Teams halt eben nur ein Tag Team-Titel und das ansonsten getrennt lässt? Na? Das wär jetzt noch eine Idee, dass man, weil dann kannst du die Sachen bündeln, da vielleicht auch wieder interessantere Storys erzählen, dann würde die Tag Team Division, so wie Chris das ausgeführt hat, bei Raw nicht so brach liegen. Na, und da hätte man dann durch die Zeiten, die die Tag Team Matches da frei machen würden, hätte man da vielleicht wieder mehr Zeit, Damen zu präsentieren. Wäre jetzt mal so mein Vorschlag. Das wäre auf jeden Fall mal eine Alternative, sagen wir es mal so. Und man muss ja versuchen, irgendwelche Lösungen zu finden. Und dafür sind wir auch heute hier. Wir bequatschen das Ganze ein bisschen und schauen uns das mal alles an. Ja, vielen lieben Dank, Thorsten. Dann würde ich sagen, haue ich auch schon mal gleich die nächsten Grüße raus. Die gehen an Samo, der uns folgende Sprachnachricht geschickt hat. Hallo aus dem wunderschönen Hamburg, liebes Podcast-Team und liebe Zuhörer. Ja, die Frage ist ja sehr umfangreich, die ihr gestellt habt. Und ich glaube, es gibt eine gewisse Sache, die mich sehr stört. Also, beziehungsweise, ich weiß, dass es stört, aber ich glaube, das ist die größte Sache, wenn ich so überlege, ist diese ganzen Allstars. So, weil ich respektiere sie, ich mag sie, ich gucke mir gerne alte Shows an, aber dann sind es alte Shows. So. Man hat es beim Montag, also du meinst am Montag gesehen, man hat so viele aktuelle Stars nicht gesehen am Montag, bei Netflix, größte Bühne. Man hat gestern so viele NXT-Stars nicht gesehen, aber dafür hat man eine 10 Minuten inhaltslose Promo. Ich liebe diesen Mann, das habe ich bei letzter Woche schon gesagt, aber trotzdem war es eine 10 halt mäßige inhaltslose Promo. Und die war das Main Event. Nicht das westliche Main, aber das Ende, und das war zu viel. Alles klar, vielen Dank, Samo. Ich fasse das Ganze mal kurz zusammen. Er bezieht sich jetzt ausschließlich erstmal hier auf die WWE und kritisiert es halt, dass Allstars nach wie vor noch so viel Sendezeit bekommen und dazu halt dann noch mehr oder weniger so gute Card-Platzierungen, sprich, wenn dann irgendjemand die letzten Minuten von Raw, von SmackDown, was weiß ich, mit einer Promo dann beendet. Thema Allstars. Ja, Thorsten, was hältst du denn davon? Ja, das kommt jetzt drauf an, wie man sagt. Also bei AEW, das habe ich da in der Elite Hour schon öfters gesagt, ich brauche ehrlich gesagt zum Beispiel einen Jeff Jarrett nicht mehr im Ring. Er kann eine super Ergänzung Backstage sein, als Trainer durch sein totales Wissen. Es mag ja sein, dass mancher das nicht weiß, aber Jeff Jarrett und sein Vater waren Co-Founder von TNA, der zweitlängsten laufenden Promotion in Nordamerika. Na, und da möchte ich ROH jetzt nicht mit reinzählen, weil die ja zwischendurch eben auch mal down waren. Und TNA war oft totgesagt, hat aber immer überlebt. Einmal sowas, Jericho, wir hatten ihn vorhin schon angesprochen, mit seinem aktuellen Learning Tree Gimmick bringt mir jetzt auch nicht so viel. Er hat sich so oft schon selbst erfunden, nur diesmal ist er irgendwie in seiner hat er mit seiner Erfindung oder mit seinem selbst entwickelten neuen Gimmick jetzt nicht so ins Schwarze getroffen. Und bei WWE ist es halt, ja, da scheint man auf die großen Namen zu setzen, weil die Leute dann jubeln, einschalten. Aber das klaut den Regulars, also den aktuellen Stars oder Neulingen dann den Platz. Hier würde ich das vielleicht auch wieder einen Denkansatz mal anbringen. Bei WCW gab es zumindest in den ersten Jahren, als dieser Event aufkam, den Event Slamboree und der war für die Legenden da. Da hast du dann auch mal, jetzt mal auf WWE übertragen, hast du dann mal auf der Kartenmatch John Cena gegen, wen könnte man jetzt noch, gegen The Rock zum Beispiel gesehen. Na? Aber das war ein Showcase-Match, das hatte keinen großen Aufbau in den Shows vorher. Das war für die Legende. Einfach nur ein Match des Matches. Genau, um die alten Leute, sofern sie dann noch fit sind und das im Ring noch bringen können, das einfach mal zu zeigen. Und dann konntest du bei dem Event vielleicht so die aktuellen Stars ein bisschen drumherum drapieren. Dann hatten sie in den Shows auch immer noch die Hall of Fame Inductees, die auch. Und das war auch eine richtige Hall of Fame. Ich muss sagen, nicht so wie die bei WWE, wo ja bei jeder eingeladen wird, der nicht bei drei auf den Bäumen ist. Na, aber so ein Event im Jahr für die Legenden und ansonsten, ja, dass sie mal hier, da vielleicht mal eine Promo halten, aber jetzt nicht andauernd das Spotlight der Shows bekommen. Und so wie... Ja, Thorsten, ich spüre schon, dass du dieses Jahr auch einen Brief bekommst. Oh, weia. Das ist eine Einladung, bitteschön. Na? Also, bin ich... Ja, dran, ja, oder? Mach. Okay. die Geschichte um die Allstars, muss ich persönlich sagen, finde ich bei WWE mittlerweile nicht mehr sehr... Also, ich finde das nicht mehr so schlimm, tatsächlich. Eigentlich, glaube ich, hat man da eine Zeit, wo man sich echt auf sein Roster konzentriert. Ich nehme mal Netflix jetzt raus. Da habe ich bei dem Weekly-Format auch gesagt, dass mir die Show nicht gefallen hat. Aber ich verstehe, warum man sie so gemacht hat. Aber bis auf The Rock brauche ich eigentlich den Undertaker und Hulk Hogan da definitiv nicht mehr. Und nachdem Rocky sich aus WrestleMania verabschiedet hat, brauche ich ihn eigentlich in den Shows auch nicht. Aber was WWE im Moment gut macht, ist hin und wieder sie einfach mal reinzubringen, um Storylines voranzutreiben. Also ich finde, dass sie zum Beispiel auch jetzt bei der nächsten Woche bei Raw mit JBL auftreten, das wird sicherlich irgendwie einen Grund haben. Und hin und wieder finde ich das auch gut, wenn du da eine Legende mal eine Promo halten lässt. Oder vielleicht für einen kurzen Run. Ich fand den Run von Trish Stratus zum Beispiel eigentlich sehr, sehr gut. Und dann hat sie wieder gesagt, das reicht mir, tschüss, Papa. Also wie gesagt, WWE hat sich, glaube ich, davon ein bisschen verabschiedet, aber es war ein großes Problem früher unter Vince. Also ich glaube, ich muss niemanden an die großartigen Saudi-Arabien-Matches zwischen Brothers of Destruction und die Generation X erinnern. Ich glaube, dieser Klassiker oder zum Bleistift, ja, also... ich glaube, WWE hat sich sehr schwer getan, sich so von Leuten wie Triple H, Shawn Michaels, Cena, Undertaker, Goldberg, Lesnar und wie sie alle heißen, wirklich dann zu verabschieden, wenn es einfach schon erledigt war. Und man hat eigentlich so ziemlich bei allen fast, würde ich sagen, den Zenit überschritten. Und man hat halt auch lange nicht geschafft, so das eigene Roster irgendwie aufzuwerten. Und ich finde, dass man da jetzt irgendwo eigentlich eine ganz gute Mechanik hat, das Ganze auch einzusetzen, um Storylines zu befördern. Also von daher spüre ich bei WWE im Moment nicht so das Problem mit den Allstars tatsächlich. Also Netflix mal ausgenommen, ja. Und das hat einen Grund, dass man das so gemacht hat. Aber wenn man sich die letzte Show ansieht, das war grundsätzlich das eigene Roster meistens in ihrem Prime-Alter. Also da glaube ich, hat sich WWE ein bisschen davon entfernt. AEW weiß ich gar nicht. Also die Leute, die ihr aufgezählt habt, Chris Jerichos Learning Tree, ich weiß nicht genau, was das auf sich hat mit seinem Gimmick. Jeff Jarrett, puha. Also... weiß ich nicht. Ich kann schon irgendwie verstehen, dass der sicherlich irgendwo einen Mehrwert für die Company hat. Ob er jetzt eine Fehde mit MJF braucht, das ist halt etwas, wo ich mir mit dem Mikro auf den Kopf knall, wie CM Punk, wenn er unterbrochen wird. Das ist halt so, warum? Das verstehe ich nicht. Aber ich möchte AEW da nicht irgendwie jetzt... weggrätschen, weil ich einfach nicht weiß, wie viele Allstars da grundsätzlich genutzt werden und Cope, wie er sich nennt, ist das jetzt ein Allstar, der Leuten etwas wegnimmt? Das ist so die Frage, weil für mich ist das noch ein anderer Allstar als zum Beispiel, wenn jetzt ein Goldberg irgendwie gegen den Undertaker in Saudi-Arabien kämpft. Das ist halt so hart unnötig. Oder wenn er jetzt irgendwie Woche für Woche zum Beispiel, als er Kevin Owens den Titel abgenommen hat, das war halt so, come on, man, der macht doch sowas nicht. Deswegen weiß ich halt nicht, ob man das Ganze irgendwie vielleicht differenzieren muss oder ob Edge auch mittlerweile, Edge sage ich, Adam Copeland, Cope, auch in diese Region reinfällt wie Jeff Jarrett und Chris Jericho. Ja, also da bin ich mir eben nicht sicher. Sehr gutes Beispiel tatsächlich, ja. Finde ich gut. Wenn ich da kurz ergänzen darf, also er sieht jetzt nicht so aus, als ob er da irgendwie noch groß Jagd auf World Title machen will. Er war jetzt mal TNT Champion. Er ist jetzt im Moment der Antagonist oder der Gegenüber, natürlich nicht der Antagonist und Verteidiger von AEW gegenüber den Death Riders, steht da mit FTA in vorderster Front. Und er spricht ja schon, dass er nochmal seinen letzten Run als Tag Team mit Christian haben will, der jetzt im Moment allerdings auch noch in einer anderen Storyline und eigentlich als sein Gegner anzusehen ist. Also er spricht jetzt nicht so, dass er Vollzeit drin bleiben will und sieht sich auch auf kurz oder lang im Retirement. Und ich glaube, im Ring bringt das noch, außer er versucht wieder irgendwelche lustigen Sprünge vom Käfig und bricht sich die Beine, so wie zuletzt. Aber ansonsten ist er im Ring eigentlich noch ganz gut beieinander. Und ich muss ehrlich sagen, von den dreien Legenden, wenn ich sie so nennen darf, die bei AEW jetzt im Moment involviert sind, deren Namen wir genannt haben, ist er im Moment noch der, der es im Ring am meisten drauf hat. Ach, findest du? Ja, finde ich. Och, ich hätte da jetzt wahrscheinlich Christian genommen. Christian, auch. Ja, lass mal es einfach so stehen, würde ich sagen. Oder? Also die beiden. Ich habe da noch eine ganz witzige Anmerkung, das wollte ich auch gerne mal gesagt haben. Hat jetzt hier nicht so viel zu tun, aber die Namensänderung von Adam Copeland in Cope. So, jetzt haben sich ja viele Leute gedacht, warum, wieso, weshalb. Ich habe da meine ganz eigene Theorie. Denn der Name Cope, ne, hat genauso viele Buchstaben wie Edge. So, und er war 25 Jahre lang Edge und jetzt ist er halt einfach nur Cope. So viel dazu, mehr wollte ich gar nicht sagen. Ja, bei. Ihr habt doch nicht gesagt, dass es irgendwie besser, dass es sonst zu lang wäre? Ja, also es ist ja so, dass die Namensänderung ja von ihm ausging. Ne? Das ist also jetzt nicht so, wie man es durchaus von WWE kann. Adam Copeland ist zu lang, du bist ja zu noch Adam oder so. Ne? Da hat man ja früher zu Vince-Zeiten noch gerne Vor- oder Nachnamen gestrichen. Na, das ging von ihm aus. Und wenn er sagt, das ist fetziger, das gefällt ihm besser. Ja, weil er hat gesagt, Rated R Superstar Adam Copeland ist ihm zu lang. Ja, vielleicht hat Beth sich beschwert. Wobei ich das ja geil fand, dass sie ja, wenn er seinen Entrance hat, dass sie ja die Eröffnung von seiner Theme spricht, ne? Ja, das ist ein schöner Easter Egg eigentlich, ja. Ja. Auf jeden Fall. So, meine Lieben, dann kommen wir nun zur letzten Sprachnachricht des Abends und diese ist von Tim, der an der Stelle auch herzlich gegrüßt wird. Tim, bitteschön. Moin, Ronek, wunderschönen guten Abend. Ich halte mich ganz kurz und knapp, was ich als Booker bei WWE bzw. AEW anders machen würde. Ich würde mehr Wert auf die jüngeren Leute legen, dementsprechend die jüngeren Leute mehr aufzubauen, die zu pushen, die dann irgendwann zu großen Main-Eventer zu pushen. Und ja, dasselbe halt auch bei AEW. Junge Leute pushen, aufbauen. Sei es ein Darby Allin oder Nick Wayne oder keine Ahnung, wer da noch kommt. Eventuell vielleicht noch bei den Stories und die Matchqualität. Da würde ich dementsprechend als Booker dafür sorgen, dass das alles ordentlich aussieht. Schöne Grüße. Ja, schöne Grüße habe ich ja an der Stelle auch schon rausgehauen für dich. Von den eben gehörten Allstars stoßen wir ja praktisch in ein ähnliches Horn, denn Tim würde einfach alles komplett auf junge Talente setzen und würde gleichzeitig dafür Sorge tragen, dass die Matchqualität immer 1A ist. So, jetzt machen wir das mal ein bisschen anders. Wenn wir jetzt mal von diesem Grundsatz her an die Geschichte rangehen, wie würdet ihr das Ganze denn machen? Wir tun jetzt einfach mal so, als wären wir in einem GM-Mode eines WWE-Spiels. Ja? Und dann haut gerne mal einen raus. Chris, bitteschön. Ja, also ich muss sagen, der GM-Mode bei den letzten Spielen war ja eigentlich ziemlich cool. Sehr, sehr schwer, aber cool. Und da habe ich schon ziemlich versagt als GM, deswegen. ja, also die Sache ist, weil, also der User hat ja auch gemeint, er wird dafür sorgen, dass quasi die Qualität der Matches sehr gut ist. Korrekt. Und ich persönlich behaupte, dass im Moment das Wrestling wohl so gut ist wie noch nie zuvor. Und dass wir in einer Ära sind, wo das gerade auch das Problem wird. Ich mache jetzt wahrscheinlich ein zu großes Fass auf, aber wenn ich jetzt quasi die Entscheidung habe, booke ich AEW oder WWE, dann ist natürlich die Sache, aus welchem Aspekt sehe ich mir denn das an? Mache ich den Show-Aspekt oder mache ich den Wrestling-Aspekt? Ja? WWE-Wrestling ist, bis auf ein paar Ausnahmen, glaube ich, ziemlich leicht zu durchschauen. Es ist leichte Kost und du machst wahrscheinlich hin und wieder mal so ein High-Flying-Move, der für die einzelnen Superstars wohl sehr leicht auch auszuführen ist, ohne dass man eine Verletzung riskiert. Und das passt dann auch, weil man einfach diesen riesen Show-Aspekt hat. Wenn man sich Netflix ansieht, das war ein Spektakel. Ja. Ja, bei AEW, glaube ich, hast du halt eben diese Menge an 45 Minuten Wälzern. Und die sind alle natürlich an den 5 Sternen kratzend und das ist auch ziemlich cool. Nur ich weiß halt auch nicht, wie du das Ganze langfristig heiß halten kannst für die Leute. Und ich befürchte halt einfach, dass das vielleicht auch nicht im Moment, dass der Zyklus auch zu Ende geht. Ich glaube, dass der Zyklus langsam wirklich sich dem Ende zuneigt und dass die Qualität an Matches und die Länge sich vielleicht langsam ein bisschen zurückschrauben wird und man einfach auf schnellere Matchausgänge gehen wird. Von daher würde ich sagen, ich glaube, dass beide Promotions irgendwie mit der Qualität an Matches kein Problem haben. Es geht, glaube ich, eher im Moment darum, und da spreche ich vielleicht wie ein alter, retireter Superstar bei einem Podcast, less is more quasi, und die sollen aufhören mit den High-Flying-Stuff und alles. Ich glaube, irgendwo werden die schon recht haben, weil Cenas Karriere besteht aus 5 Moves und er ist der größte Superstar gefühlt der letzten 20 Jahre für diese Company geworden. Warum? Weil die Fans aus irgendeinem Grund, und das liegt vielleicht auch an seinen guten Promos und an seiner charismatischen Ausstrahlung, die Fans waren einfach bei seinen Matches drin und verdammt nochmal, sie haben wegen ihm die Hausshows gekauft, ja. Das ist halt irgendwie da die Magie, die du herausfinden musst. Und dann braucht es dann vielleicht nicht irgendwie 32 Minuten an High-Flying-Stipulation-Matches, um irgendwie die Fans heiß zu halten. Das ist so, da würde ich eher den Hahn versuchen zu drehen. Ja? Die Qualität, wie gesagt, unterstreiche ich nochmal, glaube ich einfach nicht, dass das ein Problem ist. Ich glaube sogar, dass das einfach zu gut mittlerweile ist. Und wir ein 3-Sterne-Match, das vor 20 Jahren 5-Sterne-Match war, nicht mal mehr mit dem Arsch anschauen. Ich hoffe, man kann hier ein bisschen schimpfen. Echt? Von daher ist hier so das Dilemma, glaube ich. Und es ist ein gutes Dilemma für uns Fans und schlechtes, glaube ich, für Triple H und Tony Khan. Thorsten, du bist an der Reihe. Hau mal raus. Ja, also ich schaue gerade auf dem WWE-Network so eine WCW-Retrospektive. Und bin ja jetzt im Jahr 1988, 89 angelangt. Und ich möchte mal Folgendes, also jetzt zur Matchqualität sagen, man sollte den damaligen Fans, ne, die mit Matches zwischen Lex Luger, Ric Flair, Sting und wenn du vielleicht bei WWF noch überlegen willst, einem Hulk Hogan, Iron Sheik also damals in der Primetime waren. Du meinst einfach alle Menschen, die so alt sind wie du. Okay. Ne, so alt bin ich. Ich bin alt, aber nicht so alt, nein. Nein, aber wenn du denen mal ein Match zeigst aus der heutigen Zeit, dass heute 3 Sterne sind, das würden die damals zum Match des Jahres deklarieren. Na, das ist halt ein Wandel der Zeit. Die Matchlänge, da gebe ich Chris recht, die ist bei AEW oft, könnte man raffen, was auch auf die Länge von den Pay-Per-Views sieht, also das, was WWE bei allenfalls bei Mania und beim SummerSlam hat, dass sie wirklich so an die 4-Stunden-Shows haben, das ist ja bei AEW Standard. Da und auch nicht so viele Matches auf der großen Card. Das wäre so meine Sache, was er auch gesagt hat mit den Talents. Da würde ich vielleicht, um mal bei AEW als Beispiel zu bleiben, das so aufbauen. Es gibt bei AEW 3 Midcard-Titel. Es gibt die Continental Championship, die TNT Championship und die International Championship, dass du die so ein bisschen aufteilst, dass man zum Beispiel sagt, der TNT Champion, das ist so für die Neulinge, dann der nächsthöhere Titel, den man erreichen kann, wäre dann Continental Championship und dann die International Championship und darüber dann noch den World Title, dass man es da ein bisschen aufbaut und da kannst du dann ja auch dann zu jedem Titel so einen kleinen Pool an Talenten, die du im Moment auf dem Level des jeweiligen Titels siehst, zusammenfassen und da interessante Stories booken. Die Namen, die er genannt hat, Nick Wayne, der versauert für mich im Moment ein bisschen in der Patriarchy. Der bräuchte wirklich mal eine große Fehde. Und ein Darby Allin vielleicht kurzzeitig als World Champion, den würde ich aber nie vollständig im Main Event sehen, weil der durch sein Gimmick und durch seine Art zu wresteln zu, ich möchte das jetzt nicht falsch verstanden wissen, eingeschränkt ist. Na, also der limitiert einfach. Ja, zu ne? Limitiert. Also genau, zu limitiert. Wenn du weißt, Darby Allin steht im Match, dann weißt du, wie das Match ablaufen wird. Und dass er sich genau, immer. Du weißt, was du bekommst. Genau, dass er sich durch irgendwas durchschmeißt und da seine eigene Gesundheit eben offen gesagt am Hinterteil vorbeigeht. Ja, ja. Ich bin mal so frei und baue mich hier auch mal ein. Ich würde so eine Kombination aus eurer beider Aussagen tatsächlich treffen wollen, denn bei WWE ist es so, die haben natürlich einen extremen Kalender, den die im Jahr abarbeiten. So, das heißt, wenn ich so viele Shows mache oder machen muss oder zumindest früher mal gemacht habe, ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so heftig ist mit den Hausshows und so weiter, da kann ich natürlich auch keine 30, 35 Minuten Matches da immer hinzaubern, sage ich jetzt mal. Es geht einfach nicht. Das heißt, die Verletzungsgefahr ist ja dann auch viel zu hoch in dem Moment, wo es wieder heißt, ja, da ist aber für die Hausshow und so noch angesetzt, währenddessen du bei AEW halt eben deine Shows hast, du hast einfach dein Collision und dein Dynamite und du hattest vorher noch Dark und Dark Elevation, die gibt es ja beide auch nicht mehr, ne, Thorsten? Bitte, das höre ich jetzt akustisch nicht ganz verstanden. Dark und Dark Elevation gibt es ja auch nicht mehr. Nee, das ist schon seit Jahren abgesetzt und jetzt hat man ja zum Beispiel zum Jahreswechsel auch Rampage und den Battle of the Belts eingestampft, wo man so eine Eventreihe hatte, wo es nur Titelmatches geben sollte, was aber auch nicht schon lange nicht mehr der Fall war und die ganz großen Titel da auch höchst selten überhaupt auf dem Spiel standen. Ja, ja. Naja, aber daran siehst du ja, dass die bei AEW beispielsweise nicht so viele Termine haben, die worken müssen, also kann man da vielleicht auch dann eher mal so längere Matches raushauen, zumal AEW ja auch sich selbst als Pro-Wrestling-Produkt versteht, währenddessen WWE ja ganz klar schon seit Jahren sagt, hier, das ist Entertainment, wir wollen Spaß, wir wollen ein bisschen Halligalli machen und so. Und ja, deswegen kann ich euch da prinzipiell nur beiden recht geben. Meine Lieben, da sind wir auch schon wieder am Ende unseres Wrestling-Quartetts angekommen. Ich bedanke mich wie immer bei den Usern und natürlich auch bei meinen beiden Gästen, Chris und Thorsten, denen ich dann auch gleich das Schlusswort erteile und frage, wie fandet ihr es denn? Fang an, Chris. Ah, vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich muss sagen, das ist sehr cool, auch von den Usern zu hören, was sie so im Moment stört, beziehungsweise was sie verändern wollen würden. Und ich glaube, da haben wir doch irgendwie alle in die gleiche Kerbe. Und wünschen uns da so ziemlich das Gleiche. Also ist auch irgendwie cool, mal so eine Zeit zu bekommen, um auch mal seine Ansichten loszuwerden und da in Konversation zu treten. Also das hat sehr viel Spaß gemacht und ich bedanke mich nochmal, dass ich dabei sein durfte. Immer wieder gerne, vielen Dank. Ja, ich muss dich, Rudek, auch mal für die Idee zu diesem Format loben, weil das ist jetzt, finde ich, so auch, jetzt mal abgesehen vielleicht von dem, was bei Spotify ist, dass sie ja auch manchmal User-Fragen mit drin haben, finde ich dieses Format Wrestling-Quartett richtig interessant, dass die Fans sich auch zu bestimmten Themen äußern können und sozusagen so ein bisschen mit uns in Diskurs gehen. Ne? Und vielleicht, wenn du Zeit und Muße hast, kannst du ja diesen Podcast dann transkribieren und mal per E-Mail die Protokolle nach Stanford und nach Jacksonville schicken. Vielleicht treffen sie da ja auf fruchtbaren Boden. Vielen lieben Dank. Ja, das Konzept zum Wrestling-Quartett ist tatsächlich nicht durch mich alleine entstanden. Da hat der gute Benny aus dem WhatsApp-Admin-Team auch noch einen gehörigen Anteil mit dabei zu tragen. Und auch der Real Bad Guy aus unserem Board hat mit dazu beigetragen, dass das jetzt so ist, wie es aktuell ist. Dazu möchte ich noch ergänzend sagen, dass es letzten Monat ja schwierig war, einen Podcast aufzunehmen. Das soll ja ein monatliches Format sein eigentlich. Und normalerweise läuft es ja so ab, Thorsten, du bist ja auch in den Chats. Es werden Umfragen gestellt mit 3 oder 4 Antwortmöglichkeiten. Und die meisten Antworten bekommen haben, das wird dann das Thema des Podcasts. So, und als kleine Wiedergutmachung, sage ich mal, habe ich mir gedacht, okay, dann hauen wir doch im neuen Jahr direkt mal einen raus und habe das Thema mehr oder minder selbst bestimmt, weil ich mir dachte, das ist so offen, da kann jeder drüber reden. Und wenn der eine jetzt zum Beispiel mal keinen Bock hat, über AEW zu reden oder über The Rock oder über Cody oder was weiß ich, ist man doch mit diesem Thema ein bisschen breiter aufgestellt und das war dann ein kleines Geschenk an die Userschaft. Ja, freut mich auf jeden Fall, dass es euch so gefallen hat und da bedanke ich mich und wünsche noch einen schönen Abend. Tschüss! Auf Wiederhören! Ciao!